Kundgabe 4812. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.1.1950. Seligkeit der Seele nur im Zusammenschluss mit Gott. Nur in Verbindung mit mir gibt es Seligkeit. Auf Erden zwar kann auch die Verbindung mit dem Satan im Menschen ein Glücksgefühl auslösen, doch dann werden es immer körperliche Genüsse sein, die den Menschen ergötzen, woran aber die Seele keinen Anteil hat. Die Seele findet nur im Zusammenschluss mit mir ihr Glück und ihren Frieden, weil sie Geistiges ist, das von mir seinen Ausgang nahm und also auch das Zugehörigkeitsgefühl zu mir niemals verliert, nur sich dessen nicht bewusst ist als Mensch im Unvollkommenheitszustand. Das Geistige kann sich nicht zufrieden geben mit weltlichen Genüssen und wird vom Körper aus die Seele der Materie wegen zurückgedrängt, so verdichtet sich die Hülle der Seele, die an sich Geistiges ist und nun in einen Zustand des Todes oder des Schlafes versinkt. Solange sie von der Materie umgeben ist und durch den Willen des Menschen von ihr beherrscht wird. Die Seele könnte sich wohl wehren, ist aber zu schwach und gibt dem Verlangen des Körpers nach. Doch glückselig wird sie nimmer sein, solange der Körper Erfüllung seiner Begierden findet. Die höchste Glückseligkeit löset meine Nähe in ihr aus. Sie strebt mir zu, so wie sie einmal meine Gegenwart verspürt hat, so wie sie einmal durch Wirken in Liebe den Zusammenschluss mit mir gefunden hat, da ich in jedem Werk der Liebe gegenwärtig bin und sie somit mich an sich zieht, so sie in Liebe wirket. Und diese Seligkeit will sie nicht mehr missen und strebt mir nur immer eifriger zu. Was eine Seele im Zusammenschluss mit mir findet, entschädigt sie für alle Not während ihres langen Entwicklungsganges auf der Erde und für alle Leiden im Erdenleben als Mensch. Ja, sie ist mir dankbar für diese, weil sie ihr den Zusammenschluss mit mir eingetragen hatte. Sie wird auch niemals das Glück einer Vereinigung mit mir hinzugeben brauchen, denn ein Rückfall ist nimmermehr möglich. Sie kann wohl zum Zwecke einer Mission auf Erden für kurze Zeit das Lichtreich tauschen mit der Erde. Aber im Vergleich mit der Ewigkeit ist dies nur ein einziger Augenblick, wo die Seele gewissermaßen wieder auf sich selbst gestellt ist, sich aber ständig nach oben, nach meinem Reich sehnt, weil sie es unbewusst empfindet, was sie dort verlassen hat. Dennoch nimmt sie die Verkörperung auf Erden als ein nötiges Liebeswerk auf sich. Denn sie ist sich ihrer Mission bewusst und dient den Menschen auch von sich aus, um ihnen gleichfalls zur Seligkeit zu verhelfen. Im Geist weilet eine solche Seele stets bei mir. Nur um ihrer selbst willen wird ihr die Rückerinnerung genommen, solange sie auf Erden lebt. Doch auf eine solche Seele hat der Satan keinen Einfluss, denn in ihr ist viel geistige Kraft. In ihr ist viel Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Und diese Liebe lässt sie auf Erden stets Verbindung suchen mit mir, nachdem sie sich sehnet, bis sie wieder mit mir vereinigt ist. Amen.